Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am 22. September wollen beim Marsch für das Leben wieder christliche FundamentalistInnen in Berlin demonstrieren. Wir haben bei den Organisatoren des Gegenprotestes, dem What the Fuck-Bündnis, nachgefragt, wer da warum auf die Straße geht und was dagegen geplant wird. Ende September gibt es ja in Berlin wieder diesen Marsch für das Leben. Was ist denn das überhaupt und um was geht's da? Also der Marsch für das Leben ist das größte Event in Deutschland der sogenannten Lebensschutzbewegung. Der wird organisiert vom Bundesverband für Lebensrecht. Das ist ein Verband in Deutschland der sogenannten Lebensschützerinnen. Sogenannte Lebensschützerinnen deshalb, weil wir stark vom What the Fuck-Bündnis aus anzweifeln, dass es sich tatsächlich bei denen darum handelt, Leben zu schützen, sondern vielmehr treten sie dafür ein, dass der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen komplett illegalisiert wird. Beziehungsweise ist das eines von vielen Themen, für das die Lebensschutzbewegung in Anführungsstrichen eintritt. Daneben kommen auch noch Themen wie zum Beispiel Sterbehilfe oder Familienpolitik. Der Marsch für das Leben ist also das größte Event, das veranstaltet vom Bundesverband für Lebensrecht der Lebensschutzbewegung. Er findet seit 2008 jährlich statt und hatte bisher immer steigende Teilnahmezahlen, eine Höchstteilnahmezahl von ca. 5.000 bis 6.000 Teilnehmenden, wobei man sagen muss, dass seit dem letzten Jahr die Teilnahmezahlen rückläufig sind. Kannst du noch was zu dieser Lebensschutzbewegung erzählen? Noch ein bisschen, wer das ist, wer dahinter steckt, welche Ideologien da vertreten werden? Also auf dem Marsch für das Leben selbst geht es primär erstmal um Schwangerschaftsabbrüche und dabei darum, dass eben Schwangerschaftsabbrüche komplett illegalisiert werden sollen. Die Lebensschutzbewegung selber ist eigentlich ein Potpourri, ein Querschnitt aus unterschiedlichen Akteuren. Dazu gehören christliche Fundamentalisten, zum Teil die katholische Kirche, aber auch die neue Rechte. Das kann man zum einen an den Vereinen, die Mitglied im Bundesverband für Lebensrecht sind, erkennen. Darunter befinden sich Vereine wie zum Beispiel Pro Consentia e.V., die immer wieder mit offen rassistischen Statements auftreten. Das vielleicht inzwischen berühmteste ist Deutschland treibt sich ab. Andererseits gibt es Akteure, also Einzelpersonen, die in dieser Lebensschutzbewegung sehr stark sind, wie zum Beispiel Gabriele Kubi oder Birgit Kelle, die als Querschnittspersonen in die neue Rechte dienen, die auch gerne mal in der Jungen Freiheit schreiben, die sich mit dem Kompaktmagazin, sozusagen, wo es personelle Überschneidungen mit dem Kompaktmagazin gibt. Und insofern, genau, stellt die Lebensschutzbewegung an sich erstmal ist ein Querschnittsfeld, in dem alle möglichen Antifeministinnen sich bewegen. Die Themen sind dementsprechend auch weit und reichen wie vom Hauptthema Schwangerschaftsabbruch, wie es auch auf dem Marsch für das Leben vertreten wird, hin zu Sterbehilfe, aber eben auch Familienpolitik. Ganz prominenter Akteur da ist die Demo für alle, die auch sozusagen personelle Überschneidungen mit der Lebensschutzbewegung hat. Letztes Jahr gab es ein Bus der Demo für alle, der durch ganz Deutschland getourt ist und dann eben auch zum Marsch für das Leben gekommen ist. Das heißt, über Sterbehilfe und Schwangerschaftsabbrüche hinaus ist auch Familienpolitik und darin eben eine Familienpolitik für die weiße heterosexuelle Kleinfamilie eines der inhaltlichen Themen der Lebensschutzbewegung. Du hast jetzt schon so personelle Überschneidungen mit der neuen Rechten kurz angeschnitten. Gibt es da noch mehr Verbindungen und wie sieht es mit der AfD aus? Der Bundesverband Lebensrecht selber hat sich seit, ich würde sagen, 2 Jahren ungefähr, versucht er sich sehr stark, auch aufgrund der vehementen Gegenproteste, von der AfD bzw. der neuen Rechten zumindest auf dem Marsch für das Leben selbst abzugrenzen. Beatrix von Storch ist jahrelang in der ersten Reihe gelaufen beim Marsch für das Leben und da gab es ganz offensichtliche Überschneidungen von der AfD in den Bundesverband für Lebensrecht hinein, was auch mit dem Verein Zivile Koalition e.V. zu tun hat. Das ist ein Lobbyverein, der von Beatrix von Storch und ihrem Ehemann gegründet wurde und der beispielsweise die Europapetition One of Us gestartet hat. Das war eine Petition, die im Europaparlament dafür sorgen wollte, dass keine Haushaltsgelder mehr in den Mitgliedstaaten für Schwangerschaftsabbrüche ausgegeben werden können. Genau, das heißt, lange Zeit waren diese Überschneidungen sehr offensichtlich. Frauke Petri hatte ja auch mal in Sachsen Wahlkampf gemacht mit der Forderung, dass es keine Schwangerschaftsabbrüche mehr geben dürfe. Inzwischen findet man die Überschneidungen nicht mehr ganz so offensichtlich, zumindest nicht beim Marsch für das Leben selbst, sondern dann eben, wenn man zum Beispiel in die Vereine guckt, die Mitglied sind im Bundesverband für Lebensrecht, wenn man sich Zivile Koalition e.V. anschaut, die eben immer noch eine Schnittstelle zur AfD ist, oder gemeinsame Kongresse, Tagungen, Publikationsorgane, in denen Lebensschützerinnen sich bewegen und publizieren, genauso wie eben sehr bekannte, prominente Akteure der neuen Rechten. Ihr als What the Fuck-Bündnis organisiert jetzt schon seit 3 Jahren ungefähr Gegenproteste gegen diesen Marsch. Wer ist denn alles in diesem Bündnis und warum habt ihr euch damals entschlossen, eine Gegenveranstaltung zu organisieren? Also erstmal muss man sagen, dass das What the Fuck-Bündnis selbst gibt es mit diesem Namen eigentlich schon seit 2011 meines Wissens nach, also ein bisschen länger. Und das selber ist auch aus organisierten Gegenprotesten entstanden, die damals noch nicht What the Fuck-Bündnis hießen, sondern, der Name war, glaube ich, sowas wie Pro-Choice oder gegen christlichen Fundamentalismus. Genau, das heißt, es gibt die Gegenproteste schon länger. Und dass wir aber unsere eigene Demo organisieren, das ist neu. Da sind wir jetzt im 4. Jahr damit, dass wir eine eigene Demo auf die Beine stellen und viel offensiver eben zur Sabotage von dem Marsch für das Leben aufrufen, was damit zusammenhing, dass wir einfach die Erfahrung gemacht haben, bei dem Marsch für das Leben selbst und den riesigen Teilnahmezahlen, die es damals gab, die sind auch immer weiter gestiegen, uns sehr vereinzelt zu fühlen und nicht so richtig das Gefühl zu haben, irgendwas bewirken zu können, irgendwie Aufmerksamkeit eigentlich auf diese Lebensschutzbewegung bringen oder ziehen zu können. Und deshalb uns entschieden haben, dass wir eben eine kollektive Aktionsform wollen. Also auf der einen Seite unsere eigenen Inhalte mit einer Demonstration und dann eben die Blockadeaufrufe auch als kollektive Aktionsform, um Aufmerksamkeit auf die Lebensschutzbewegung und die Inhalte, die dort vertreten werden, zu lenken. Und das Bündnis selbst besteht aus vielen unterschiedlichen Gruppen, queerfeministische Gruppen, antifaschistische Gruppen, aber auch Einzelpersonen sind dabei. Und was habt ihr für dieses Jahr geplant? Also dieses Jahr machen wir keine Demonstration am Tag selbst vom Marsch für das Leben, sondern wir haben eine große, fette Vorabenddemo geplant. Der Marsch für das Leben selbst findet am 22. September statt und die Vorabenddemo von uns eben am 21. September startet um 18 Uhr am S- und U-Bahnhof Friedrichstraße. Es wird bei der Demo auf jeden Fall mehrere Blöcke geben. Ein Block davon wird vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung sein. Das ist ein anderes bundesweites Bündnis, was auch immer gegen Proteste gegen den Marsch für das Leben organisiert. Und wir freuen uns sehr, dass wir Reclaim Club Culture überzeugen konnten, beziehungsweise für uns gewinnen konnten, um bei der Demo mitzumachen. Das heißt, es wird im Anschluss an die Demo, beziehungsweise währenddessen auch die Möglichkeit geben, zu tanzen. Am Tag selbst haben wir uns auch schon unterschiedliche Dinge überlegt, wie wir die Kundgebung des Marsch für das Lebens stören können. Eine davon ist eigentlich fast eine meiner Lieblingsideen. Und zwar wird es singende Chöre geben, die mit feministischen Liedern versuchen werden, die Kundgebung und die Inhalte der Lebensschützerinnen eben zu übertönen. Dafür gibt es übrigens auch eine öffentliche Chorprobe, die am 20. September um 19 Uhr im Körnerpark stattfindet. Wenn man euch unterstützen will, wie kann man das machen? Also auf jeden Fall freuen wir uns, wenn möglichst viele Leute zu unserer Demo am 21. abends kommen. Und dann, wenn ihr Lust habt, die Lebensschützerinnen singen zu stören, dann kommt doch zu der öffentlichen Chorprobe. Mehr Infos findet ihr dazu auch auf unserer Homepage. Und dann eben am 22. zusammen mit uns euch kreativ einfallen lassen, wie man den Marsch für das Leben verhindern kann. Es wird auch Blockadeaktionen geben, denen ihr euch anschließen könnt. Wir werden nicht öffentlich eine Blockade organisieren. Noch mehr Infos und genaue Details zu allen geplanten Aktionen findet ihr unter whatthefuck.noblogs.org.